Die Stadt beschloss, den Kurpark als Herzstück der Landesgartenschau neu zu gestalten. Das brachte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie ins Spiel und offeriert die Option, nach der im Kurpark gelegenen Fundstelle der Schamanin zu suchen. Schließlich verrieten die Akten, dass das Grab 1934 innerhalb weniger Stunden ans Tageslicht geholt worden war. Wer weiß, was noch alles im Boden steckte. Tatsächlich fehlten den Skeletten eine ganze Reihe von Knochen. Eine archäologische Intervention erschien mehr als gerechtfertigt. Wir haben es mit dem bisher ältesten gefundenen Grab in Sachsen-Anhalt zu tun, und Hinweise auf seinen außergewöhnlichen Rang waren überdeutlich. Nachgrabungen an archäologischen Fundstellen, die im letzten oder vorletzten Jahrhundert entdeckt wurden, sind längst gang und gäbe. Der wissenschaftliche Fortschritt ermöglicht zahlreiche neue Erkenntnisse, und in diesem Fall war das Unternehmen aufgrund der anstehenden Bauarbeiten mit relativ wenig Aufwand verbunden. Unter der Leitung Susanne Friederichs nahm im Sommer 2019 der Ausgräber Andreas Siegel mit seinem Team die Arbeit auf. Dazu nahmen der Archäologe Holger Dietl und der Anthropologe Jörg Orschied begleitend die Ermittlungsarbeiten rund um die Erforschung der Schamanin von Bad Dürrenberg auf. Letzterer hatte ja bereits in der Vergangenheit seine Bekanntschaft mit ihren 9000 Jahre alten Relikten gemacht. Hatte sie uns gesucht und wir waren ihr nur zu willig gefolgt? In jedem Fall waren es der wissenschaftliche Fortschritt und ein gutes Stück Zufall, denen wir das Glück verdankten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, um die Gelegenheit zu ergreifen, ihrem Rätsel auf die Spur zu kommen. Wir sollten unserer Heldin eine erste Aufwartung machen.